Es ist 21.30 Uhr, hier ist H3 mit der Club Night und DJ Ernesto heute als Gast-DJ. Und hier ist ein H3 Radioservice, aber wir haben nichts zu melden, keine Störungen. H3 Club Night mit DJ Ernesto. Das ist eine von meinen Lieblingsplatten und auch von Thorsten. Das war eine der Lieblingsplatten von Thorsten zur Zeit damals im Grey. Und deswegen spiele ich sie jetzt. Walking down the street, some asshole wants to stop me just to give me a flyer. Come on, man. Fuck that. Thank you. DJ Nesso vom Parkcafé Wiesbaden und Klangwerk. Jetzt geht's los. dreams. Dreams. HR3 Club Night. DJ Nesto und seine Freunde. Macht mal ein bisschen Krach hier, Leute. Was los? Ja. Ja, und noch eine kleine Information für alle, die noch nicht abgeschaltet haben. Nächsten Freitag im Klangwerk bei Aschaffenburg, Groß-Ostheim-Nilkheim. Techno-Party mit DJ Sascha und DJ Nesto. Also wie gesagt, nächsten Freitag im Klangwerk Party mit DJ Nesto und Sascha. Auf die Sekunde 22 Uhr, hier ist H3 mit dem Radioservice in der H3 Club Night mit DJ Ernesto und wir haben keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Ein paar Grüße loswerden. An die Tanja, an die Vini. An den Peter, der gerade irgendwo im Auto sitzt. Und an die Parkcafé-Posse. Ganz speziell Theo Rock'n'Roll und den Christopher. So, das hat nicht so ganz geklappt mit der Technik eben. Also ich wollte noch mal ein paar Grüße loswerden. An die Tanja, an die Vini. An die Parkcafé-Posse. Ganz speziell meinen Freund Christopher. Und natürlich nicht so vergessen Theo Rock'n'Roll. Und nicht zu vergessen, nächste Woche in Alsfeld, Europas größte Schaumparty. 3 Millionen Liter Schaum. 8 DJs. Mit mir. Abfahren. Ja, und ich habe noch jemanden vergessen. Die Belinda, die Sandra und die Bernice. Meine treuesten Fans damals aus dem Dorian Gray. Tremenda. Also nochmal was zu sagen zu der Europas größte Schaumparty. Die findet in der Hessenhalle in Alsfeld statt. Nächste Woche. Am Samstag. Das ist 22:30 Uhr, HR3 Radioservice in der HR3 Club Night mit DJ Ernesto. Wir haben keine Meldungen über Verkehrsstörungen, aber eine Meldung von der WM in den USA. Irland führt gegen Italien 1:0. Tremenda. We'll be right back. have the breath back. Here we go again! Es ist 6:56. H3 mit einer Sondermeldung zur Verkehrslage A5 Kassel Richtung Frankfurt. Zwischen dem Bad Homburger Kreuz und dem Nordwestkreuz Frankfurt Stau nach einem Unfall. Fahren Sie bitte vorsichtig an das Stauende heran. We'll be right back. Thank you. ist 23 Uhr, hier ist die H3 Club Night mit Gast-DJ Ernesto und hier ist ein Radioservice, aber wir haben nichts zu melden, keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Presents HR3 Club Night, HR3 Club Night mit Ernie. HR3 Club Night, HR3 Club Night mit DJ Nesso vom Parkcafé Wiesbaden und Klangwerk. Music, please.

Ja, und falls ihr uns anrufen wollt, HR3 Klappenheit mit DJ Ernesto, 069 155 691.